Kreuzeder und der Dschihad. Kriminalhörspiel von Jörg Graser. Franz, schlafst du schon? Ob du schon schlafst? Was? Ich hab dich gefragt, ob du schon schlafst. Jetzt nimmer. Ich kann nicht schlafen. Hast du gehört? Ich kann nicht schlafen. Ja, ich hab's gehört. Geht auf den Wecker. Schon. Willst du mich verhauen? Wie kommst du denn auf sowas? Andere Männer machen das auch. Ich nicht. Gefesselt hast du mich auch noch nicht. Sag mal, spinnst du jetzt? Ja, bist du eben kein Mr. Grey. Kein was? Kein Mr. Grey. So heißt der Held von dem Buch, das ich gerade gelesen habe. Der stinkreich, ein Milliardär. Tipptopp gepflegt, Businessman. Und der fesselt seine Freundin und haut sie. Und am Schluss heiratet sie sogar. Ich weiß ja, weil ihr alle mit diesem Buch habt. Wie der Ilberger seiner Alten im Bierzeit, wenn ich duscht hat, da war es geschrien groß. Dann schenkt sie ihm ein Peitschen. Ja, das verstehst du nicht. Nein, das verstehe ich wirklich nicht. Das hat doch eine Frau geschrieben, oder? Wieso? Ja, dann muss ich es ja nicht verstehen. Wenn ich dir zu Weihnachten eine Peitsche schenke, willst du mich dann damit verhauen? Ich bin ja nicht der Krampus. Außerdem ist das gesetzlich verboten. Wenn ich das selber will, dann darfst du das. So was kann man vertraglich regeln. Nicht schmarrn. Echt wahr. Der Grey hat es mit der Einstil auch so gemacht. Den Ilberger habe ich gestern gesehen. Der hat ein blaues Auge gehabt. Der ist eben auch kein Mr. Grey, sondern fett und versoffen und überhaupt. Ach, der Ilberger ist der Ilberger. Und du bist du. Und das ist schlimm genug. Solche Bücher gehören verboten. Wir sind ein freies Land. Trotzdem, irgendwo hört's auf. Das haben schon über 100 Millionen gelesen auf der ganzen Welt. Und in vielen, den haben mehr gesehen wie die Passion Christi. Ja, so weit sind wir schon. Und wenn ich nicht hinausgehe, tätst mich dann ordentlich bestrafen. Und wie willst denn du nicht hinausgehen? Kein Kapitän besteigt da ein Schiff, bei dem die Blanken schon mal sind. Danke, sehr nett. Wenn du so einen Schmarrn ritzt. Ich kann mir jederzeit einen Flüchtling angeln. Für die ist eine deutsche Frau der Jackpot. Die schauen da nicht so genau hin. Ja, von mir aus. Das glaube ich nicht, dass sie das wurscht ist. Ihr Weiber macht's doch sowieso. Was soll's? Aus dir wird nie ein Mr. Grey. Seit der Herr Kreuzeder das Passauer Morddezernat leitet, verbringt er mehr Zeit im Wirtshaus als im Polizeipräsidium. Er hat sich sogar einem Stammtisch angeschlossen, angeblich um verdeckt zu ermitteln. Mit der Wirtin lebt er in wilder Ehe. Und das ist ausgerechnet jene Gerda Bichler, die an der Erschlagung des vorherigen Wirts maßgeblich beteiligt war. Nur weil sie über 2 Promille hatte und deshalb mit dem Bierkrug daneben gehauen hat, hat sie Bewährung bekommen. Jetzt hat sie den grauen Raben gepachtet, also wenn Sie mich fragen. Aber mich fragt ja keiner. Die Aufklärungsrate der Mordkommission ist in unserer Stadt bereits unter Null, nämlich im Minus. Man kann bereits von einer Vertuschungsrate sprechen. So sehe ich das. Als verbeamtete Polizeipsychologin habe ich in mehreren Gutachten auf die mangelnde Diensttauglichkeit und die Gemeingefährlichkeit des Herrn Kreuzeder hingewiesen. Aber man will ja nicht auf mich hören. Inzwischen opfere ich große Teile meiner Freizeit und harre viele Stunden im Grauen Raben aus, um ihn zu beobachten. An besagten Stammtisch wird eindeutig ein populistisches Gedankengut gepflegt. Aber was noch schlimmer ist, Kreuzeder hat inzwischen den Koran gelesen. Und vieles spricht dafür, dass er in die Planung eines terroristischen Anschlags auf ein McDonald's verwickelt ist. Möglicherweise ist er sogar der Drahtzieher. Verdeckte Ermittlungen hin oder her, doch das geht zu weit. Aber ich will das von Anfang an erzählen. Das Unheil hat damit begonnen, dass die Bichlerin ihr Herz für Flüchtlinge entdeckt hat, obwohl der Stammtisch von Populisten bevölkert war. Die schlimmsten davon sind zwei Rentner, der Irlberger und der Eberdinger, die sich regelmäßig vor ihren Ehefrauen im Wirtshaus verschanzen. Du musst dich jetzt um die Gäste kümmern, ich muss los. Was? Wieso? Wer geht zur Integrationsgruppe im Pfarrsaal? Sauber, nennt man das jetzt so? Ja, wie soll man das denn sonst nennen? Ja, mein Kontakthof halt. So ein Schmarrn. Deine Frau ist doch auch dabei. Ach. Das sind ganz arme Hunde, die Flüchtlinge. Ja. Da gehört sich das einfach, dass man ein bisschen Menschlichkeit an Tag Menschlich. Ja, sowieso. Das sind doch fast alles Kerle. Zu 80% sind das junge Männer, die Flüchtlinge. Mindestens. Ja. Na und? Ja, und 80% von denen, die da helfen, auf deutscher Seite, sind Weiber. Solche, denen ist daheim zu langweilig. Genau. So ein dummes Geschwätz. Wenn da lauter knusprige junge Teilinnen da angetanzt werden, dann werdet ihr euch sehen, wie euch die soziale Ader geschwollen wäre. Es sind aber keine Teilinnen dabei. In meinen Augen sind ja die, die wirklich einen Grund zum Flüchten haben. In Syrien, im Irak, in Afghanistan. Überall, wo diese Islamisten umeinander laufen, die Frauen. Ein muselmanischer Mann hat ja von denen nichts zu befürchten. Aber die Frauen, die haben nichts mehr zum Lachen. Und am allerschlimmsten sind ja die dran, wo die Männer stiften gegangen sind. Weil eine Frau ohne Beschützer überhaupt nichts mehr zu melden hat bei denen. Die wird versklavt oder vergewaltigt oder beides. Ja, genau. Ja, und wer kommt denn zu uns ins gelobte Land? Hä? Wer kommt denn? Ja, lauter junge Burschen und Mannsbrüder, die ihren Frauen, ihre Mütter und ihre Schwestern im Stich gelassen haben. Die hocken da jetzt bei uns umeinander, trinken Kaffee, während ihre Frauen sie unter die Bomben wegducken dürfen. Wärst du jetzt zum Frauenrechtler, oder was? Ja, du. Mir stimmt bloß diese Verlogenheit und Heuchelei auf alle Seiten. Ich tat jedem von denen Burschen ein Gewehr in die Hand drucken und sagen, geh heim und beschützt deine Frauen vor dieser Bande. Ja, bloß nicht. Dann dreht er sich damit um und schießt auf uns. Okay. Die funktionieren doch sowieso nicht, unsere Gewehre. Ja. Ich muss jetzt los, sonst komme ich zu spät. Ja, viel Spaß. Danke. Ja, ich trau deine Araber nicht. Die sind überwiegend Moslems. Ja, im Fernsehen sagen sie, man soll keinen Generalverdacht haben. Das ist alles Propaganda. Ja. Generalverdacht hat ja keiner. Mhm. Aber eine Generalabsolution muss man deswegen auch nicht gleich erteilen. Sehr richtig. Ich bin sicher, dass da IS-Kämpfer dabei sind, unter die Flüchtlinge. Genau. Die bei uns bloß auf ihre Befehle warten. Das haben wir doch in Paris gesehen. Die Islamisten meinen ja blöd, wenn sie sich die Gelegenheit entgehen lassen taten. Die werden jetzt bombardiert vom Ami und vom Russen, von den Engländern, die Franzosen auch noch. Die müssen jetzt untertauchen. Ja, und da mischen sie sich unter das Volk, wie das die Taliban gemacht haben. Und natürlich in die Flüchtlingsströme, ja. Weil da können sie schon überhaupt nicht bombardiert werden. Ja, sonst müsste ja der Ami halb Deutschland in die Luft springen. Ja, wenn es hart auf hart geht, dann macht er das. Ja. Das hat er in Hiroshima bewiesen. Ja. Wenn Deutschland zum Basislager für diese IS-Kämpfer wird, dann haut der Ami drauf. Mhm. Also, Prost. Man müsste irgendwie rausfiltern können. Dass man feststellen kann, welcher Moslem ist streng gläubig und welcher ist harmlos. Ja, wir wussten das machen bei 1 Million. Ja, ich weiß schon wie. Ja, das ist nämlich ganz einfach. Da brauchst du bloß ein Blutdruckmessgerät und die Mohammed-Karikaturen. Die aus Dänemark, weißt du schon. Du misst den Blutdruck Dann zeigst dem Moslem die Karikaturen und bist noch einmal. Und schon hast du ihn. Wenn er harmlos ist, dann regt er sich vielleicht ein bisschen auf. Aber wenn der Blutdruck aufschießt, dann ist alles klar. Dann ist er strenggläubig. Genial. Aber auf uns hört er keiner. Prost. Genau. Ja, das ist das Problem. Prost. Ja, auf das Vaterland ist Ruhe sanft. Prost. Sag einmal, kannst du da als Krimineller nichts machen? Ja, offiziell kann ich gar nichts machen. Also, wenn es hart auf hart geht, also, wenn dieser Dschihad sich weiter auswächst und es auf der ganzen Welt rappelt, dann brauchst du die Flüchtlinge sowieso nicht mehr testen. Ich möchte gern an dir sehen. Es wurde noch kräftig geschimpft an diesem Abend. Frauenverachtende Witze wurden gerissen. Und in einem Punkt, den sie gesanglich zum Ausdruck brachten, waren sich alle einig. Eins weiß ich genau, wenn ich auch kein Karpfen bin, bin ich doch gern blau. Das ist der Herr Arabi. Ahmed Arabi. Der wird jetzt in Zukunft hier bedienen und auch ab und zu kochen oder zumindest in der Küche helfen. Ja, kann denn der überhaupt Deutsch? Sag einmal was auf Deutsch, Ahmed. Ein Bier, bitte. Bleib frei. Wie bitte? Bleib frei. Das ist ohne Alkohol. Ja, was du nicht sagst. Dann, ihr Moslems trinkt ja eigentlich gar keinen Alkohol, oder? Nein, ist verboten. Warum eigentlich? Alkohol macht Damisch. Woher weißt denn du, was Damisch ist? Ich war Kellner in Ägypten. Hurghada, das ist am Meer. Da waren immer viele Deutsche, auch von Bayern. Die waren zum Tauchen da. Ja, aber du weißt jetzt schon, dass das da ein Wirtshaus ist, wo es hauptsächlich Bier und Schnaps gibt. Null Problem. In Hurghada war immer Alkohol. Ich weiß, dass die Deutschen viel trinken, aber die Russen trinken mehr. Die kennt sie aus. Bist du ein Ägypter? Nein, von Syrien. Ah, von Syrien seid ihr ja alle jetzt. Als Flüchtling? Ja. Ah. Sag mal, wo gibt's denn in Hurghada Bomben, vor denen man fliehen muss? Lass mal im Frieden. Ich bin froh, dass ich ihn überhaupt gekriegt habe. Er ist ja einer der wenigen, die Deutsch können. Die Burgstallerin wollte ihn auch und der Bauhof erst recht. Ja. Wieso der Bauhof? Ja, die setzen die Flüchtlinge da ein als ein Eurojobber für irgendwelche Drecksarbeiten, Asphaltlöcher ausbessern und solche Sachen. Ja, aber da wird uns auch die Afghanen, die nur ihren eigenen Kauderwelsch sprechen. Das ist meine Meinung. Wofür wollen jetzt die Burgstallerin einen Flüchtling? Hätte sogar zwei genommen. Ja, schon her. Weil die renovieren doch das Haus, das Dach wollen sie neu eindecken und die Fassade streichen. Na, dürfen die überhaupt schon arbeiten? Natürlich nicht. Jedenfalls, solange sie frisch da sind. Aber wenn sie erst einmal dürfen, dann kannst du sowieso nicht mehr da zahlen. Und so sind sie froh, wenn sie was zu tun haben und sich nützlich machen können. Stimmt's, Ahmed? Ja. Ich will Arbeit. Ja, kann ich mir den ab und zu mal ausleihen? Ich kann dann Flüchtling brauchen zum Rasenmähen. Der Ahmed bleibt jetzt hier. Ja, also dann zeig mal, was kannst, Ahmed. Zapf mir mal ein Bier. Ja, mir auch. Oh ja. Du, sag mal, wie ist das eigentlich bei euch mit den Weibern? Also mit den Dingen, die Frauen. Stimmt es, dass ihr vier Stück habt, der Frau? Allah sagt, heirate eine. Zwei, drei, höchstens vier. Aha, also im Endeffekt doch bis zu vier. Wieso Allah? Ich hab gedacht, den Koran hat der Mohammed geschrieben. Der Koran ist ein Geschenk von Allah. Mohammed war der Prophet und Allah hat zu Mohammed gesprochen durch einen Engel. Und Mohammed hat gesagt, was Allah ihm gesagt hat. Ist alles von Allah. Also vom obersten Gott persönlich. Es gibt nur einen Gott. Das ist Allah. Ja, schon klar. Also der Beckenbauer hat mehr wie vier Weiber gehabt und der Lothar auch. Ja, das ist aber nacheinander. Das ist was anderes. Darf eine Frau auch vier Männer heiraten? Oh, nein. Oder wenigstens zwei? Nein, die Frau soll treu sein. Gehorsam, treu und verschwiegen. So steht es im Koran. Da hast du es, Gerda. Ja. Gehorsam, treu und verschwiegen. Das ist göttlicher Wille. Ja, da meine ich, gibt es einen gewaltigen Integrationsbedarf. Bei uns machen die Frauen nämlich, was sie wollen, Ahmed. Ich weiß. In Hurghada waren viele von Deutschland. Auch von Frankreich und England. Diese Frauen trinken, sind laut und gehorchen nicht. Haben keinen Respekt vor dem Mann. Die russischen Frauen sind anders. Ah ja, jetzt wird's langsam interessant. Weißt du was? Jetzt holst du dir ein Bier und sitzt dir her zu uns. Die Bleifreien sind unten rechts. Die erkennst du gleich an dem Stab auf der Flasche. Ja, das glaube ich, dass euch das gefällt, dass der da verzapft. Aber der lernt auch noch, wo er hier gelandet ist. Das verzapft nicht der Araber. Das sind Anweisungen, die kommen von ganz oben. Ja. Vom Allah. Mhm. Du hast doch gehört. Dagegen ist alles, was der Mensch sich ausdenkt, ein einziger Schmarrn, oder, Ahmed? Allah ist barmherzig, genau, und allweise. Was Allah sagt, ist immer richtig. Ja, aber was passiert denn, wenn eine Frau nicht gehorcht? Die Frau muss gehorchen. Im Koran steht, heirate nur gläubige Frauen, keine liederlichen. Ja, aber wenn es trotzdem einmal widerspenstig dann ist. Dann soll der Mann sie ermahnen. Allah ist barmherzig. Nicht züchtigen. Nur wenn sie weiter nicht gehorcht. Es heißt, den Frauen aber, die euch durch ihr Betragen erzürnen, gebt Verweise. Mhm. Enthaltet euch ihrer, sperrt sie in ihre Gemächer und züchtigt sie. Das höre ich mir jetzt nicht weiter an. Ich habe dich hergebracht, Ahmed, und du machst gefälligst, was ich dir sag, weil ich bin hier die Chefin. Sagst du das, Ahmed? So ist sie, die deutsche Frau. Vollkommen ohne Respekt. Ja. Also, wie ihr die Weiber im Griff habt, das imponiert mir. Das gebe ich zu. Aber was mich interessieren tat, ist, wie ihr das hinkriegt. Frauen, die nicht gehorchen, kommen in die Hölle. Okay, damit kann es bei uns keiner mehr schrecken. Die halten die Hölle für interessanter wie ein Himmel, wo bloß die langweiligen Heiligen umeinander hockern. In der Hölle triffst du ganz Hollywood. Das Leben ist kurz, aber was dann kommt, ist ewig. Und was ist das? Am Tag vom jüngsten Gericht weckt Allah alle wieder auf. Und dann wird abgerechnet. Allah hört alles. Allah weiß alles. Allah sieht alles. Die an Allah geglaubt haben und getan haben, was er sagt, kommen ins Paradies, auf ewig. Und die Ungläubigen und die Bösen kommen in die Hölle. Und im Paradies, da gibt's dann die Jungfrauen, oder? Ja, auch. Aber das Wichtigste ist, dass wir im Paradies bei Allah sind. Und zwar auf ewig. Und es hört dann nie mehr auf? Nie mehr. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum manche von euch ihr Leben einfach so wegschmeißen, weil es sowieso nichts zählt im Vergleich zur Ewigkeit. Ja, und die Hölle? Ist die auch ewig oder habt ihr ein Fegefeuer wie wir? Fegefeuer? Was ist Fegefeuer? Ja, das ist eine Abteilung in der Hölle. Da wird man auch gequält, aber dadurch eben von seinen Sünden reingewaschen. Und wenn man da lang nur drin war, dann darf man die Hölle auch wieder verlassen. Hölle ist Hölle. Es heißt, für die Ungläubigen sind Kleider aus Feuer bereitet und siedendes Wasser soll über ihre Häupter gegossen werden, sodass sich ihre Eingeweide und ihre Haut auflösen. Geschlagen sollen sie werden mit eisernen Keulen. Und immer wenn sie aus der Hölle fliehen wollen, aus Angst vor der Qual, dann werden sie wieder zurückgejagt. Es gibt keinen Ausweg mehr. Was? Einmal Hölle, immer Hölle? Ja, die Hölle ist auch ewig. Es ist ganz schön happig da. Somit gibt's bei euch keine Vergebung. Ja. Wenn ihr als Ungläubige sterbt, wird Allah euch nie verzeihen. Niemals. Also, du kannst einem direkt Angst einjagen. Da schmeckt mir ja gleich das Bier nimmer. Ja, aber ihre Weiber haben's im Griff damit. Das muss einer dann nicht lassen. Du kannst ja praktisch den Koran auswendig, oder? Nur das Wichtigste. Damit ich weiß, was gut ist und was böse. Ja, und wenn jetzt ich zum Beispiel das Bier da trinke, bin ich dann ein besser Mensch? Es heißt, O Gläubige, der Wein, das Spiel, Bilder und das Pfeilwurfspiel sind verabscheuungswürdig und ein Werk des Satans. Vermeidet sie, damit es euch wohl ergeht. Ja, also vom Bier steht gar nichts drin und Wein mag ich sowieso keinen. Also Prost! Prost, na, Prost. Steht vom Obstler was drin? Was ist Obstler? So Schnaps aus Obst, Himbeergeist oder Williams. Ich glaub nicht. Ja, dann bringst jetzt eine Runde Williams für alle. Ja. Und für dich auch einen. Und zwar ist dieser Befehl von oben. Nämlich von mir. Ja, von ganz oben. Aber der Imam sagt, mit Wein ist alles gemeint, was einen Rausch gibt. Das glaube ich nicht. Was ist damit die Bilder? Keine Bilder heißt's. Hast du doch gerade gesagt. Ja. Ja, aber dann darfst du doch nicht einmal Fernsehen schauen. Ja, und eure ganz strenggläubigen, die mit den Koranversen auf ihre Stirnbänder rumlaufen, die machen doch sogar Videos, die ins Netz stehen. Und was für welche. Richtige Schocker. Ja, brutal. Da fällt ja nichts mehr ein, gell? Ich glaube, fast bei euch pickt sich ja jeder raus, was ihm gerade passt. Oder schaust du kein Fernsehen? Doch. Na also, wer Fernsehen schaut, dem kann auch der Schnaps nichts mehr anhaben. Aber was mich am meisten interessiert, das ist diese Bombenlegerei. Ob das vom Koran gedeckt ist. Das ist interessant. Allah ist allweise. Ja, das wissen wir schon. Aber ist er mit den Bomben einverstanden? Mit welchen Bomben? Mit amerikanischen Bomben? Oder mit russischen? Ich meine die Selbstmörderbomben in die Sprenggürtel, wo sich ihre Leute selber in die Luft jagen damit und alles andere drumherum geht gleich mit hoch. Ach so, diese. Ich hab gedacht, Sie meinen die Bomben auf Kabul, auf Bagdad, auf Tripolis, auf Aleppo. Nein, die meine ich nicht. Weil, dass der Amerikaner zurückhaut, wenn ihm die Zwillingstürme abgefackelt werden, das war doch sonnenklar. Ja. Und wo der hinhaut, da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Ja, genau. Also ich schau mir das jetzt einmal persönlich an, euren Koran. Ich lass mir einen schicken vom Amazon. Und da möchte ich aber genau wissen, ob das wirklich 70 Jungfrauen sind und was da sonst noch drin steht. Also, Prost. Also, Prost. Ja, Prost miteinander. Damit er sich gescheit integriert, hat die Pichlerin ihren Araber nicht nur kellnern, sondern auch noch putzen lassen. Das hat er aber in einem orientalischen Tempo gemacht. Wie ich mal am Abend hingekommen bin, da war er immer noch am Fegen. Die Stühle sind auf den Tischen gewesen und der Lappen auf dem Wassereimer war noch vollkommen trocken. Bei euch putzen die Frauen, stimmt's? Ja. Die machen ja überhaupt die niederen Arbeiten, gell? Die Frauen arbeiten, die Männer beten. Ist das jetzt Ihr Ernst? Nein. Das will ich Ihnen auch geraten haben. Passen Sie mal auf, ich zeige Ihnen mal, wie das geht. Ganz, erst machen Sie den Lappen nass, dann ringen Sie den ein bisschen aus, dass er halt nicht klitschnass ist. Wickeln ihn um den Schrupper. Ja, und dann können Sie wischen. Sehen Sie das? Ich meine, gut, natürlich zwischendurch müssen Sie den Lappen natürlich immer wieder auswaschen. Und passen Sie auf, dass Ihnen nicht die Augen aus dem Kopf fallen. Die deutschen Frauen mögen das nicht, wenn man sie so anstiert. Daran erkennt man bei uns die Besoffenen und die, die notgeil sind. Deutsche Frauen haben kurze Röcke. Na und? Passt Ihnen das nicht? Warum soll der Mann nicht schauen? Ein kurzer Rock ist doch zum Schauen. Aber nicht so. Dezenter. Was ist das? Sie müssen so schauen, wie wenn Sie nicht schauen. Hier, nehmen's. Jetzt können Sie selber wischen. Die sind schön. Wie viel Kamele wäre ich Ihnen denn wert? 1000. Haben Sie so viel? Nein, nur ein Fahrrad. Ja, dann wird's nichts mit uns. Ich bin ein guter Koch. Ich mache ein arabisches Restaurant in Berlin auf. Dann fahre ich Mercedes. Ich bin gar nicht scharf auf eine Mercedes. 2000 Kamele? 3000? Für einen Fahrradfahrer geben Sie ganz schön an. Aber ich mag sowieso keine Kamele, was soll ich mit denen? Ich bin eigentlich schon mit allem durch. Es gibt nur noch zwei Dinge, die ich noch machen möchte, die mich wirklich interessieren. Eine Affäre mit einem Schwarzen und eine Wanderung im Himalaya. Warum muss der Mann schwarz sein? Weil mich die Weißen, die Gelben und die Braunen langweilen. Wenn Sie einen Witz schon 100 Mal gehört haben, ist die Pointe beim Teufel. 100? Das kommt ja nicht auf die Zahl an. Haben Sie schon mal total geliebt? sodass sie sich herschenken und alles verzeihen. Nein. Ich schon. Aber das mit dem Verzeihen hat nicht geklappt. Und ich sage Ihnen eines, es gibt nur ganz, ganz wenige Männer auf der Welt, die seine totale Hingabe wert sind. Ganz, ganz wenige. Und hier in Niederbayern sowieso nicht. Wo dann? Vielleicht im Himalaya. Naja, aber da suche ich was anderes. Was? Erleuchtung. Was meinen Sie? Das kann ich Ihnen jetzt auf die Schnelle auch nicht erklären. Und Ihre Hingabe gehört also Allah? Ja. Allah hat alles geschaffen. Alles. Und wen lieben Sie? Niemand. Zu viele Männer. Die meisten Frauen suchen irgendwann einen Deppen zum Heiraten. Aber so bin ich nicht. Das ist traurig. Ja, Deutschland ist ein trauriges Land. Spaßgesellschaft. Ihr habt überall Kreuze hängen mit eurem Propheten. Aber Jesus ist nicht gekreuzigt worden. Unser Jesus? Wie kommen Sie denn jetzt auf sowas? Das steht im Koran. Das war eine Verwechslung. Ein anderer ist gekreuzigt worden. Allah hätte das niemals zugelassen, dass ein Prophet gekreuzigt wird. Erzählen Sie das bloß nicht unserem Pfarrer. Keine Kreuzigung. Das ist ja keine Auferstehung, kein Ostern, kein Pfingsten. Und die Kreuze müssten dann auch verschwinden von den Altären. Dann könnte die Kirche gleich einpacken. Jesus war auch nicht Allahs Sohn. Allah hat keinen Sohn. Jesus war ein Prophet wie Moses. Aber was Moses und Jesus gesagt haben, ist gefälscht worden, falsch aufgeschrieben. Deshalb hat Allah noch einen Propheten geschickt, Mohammed. Damit es endlich richtig aufgeschrieben ist, was Allah uns sagen will. Aha, ja, also gut, ich habe mich mit diesen Dingen jetzt nicht so befasst. Aber ich kann Ihnen nur raten, unseren Pfarrer mit dem Koran in Ruhe zu lassen. Weil der Jesus, das ist sein Gebet. Aber es ist wahr. Was ist schon wahr? Bei uns gelten alle Religionen. Da darf keine irgendwie auftrumpfen. Wenn alles wahr ist, ist nichts mehr wahr. Das ist immer noch besser, als wenn sich die Leute deswegen die Köpfe einschlagen. Was wird denn das? Schreibt man Welcome mit C oder mit K? Mit C? Was soll denn das hin? Ja, das klebe ich an die Wand. Kannst mir gleich helfen. Das wird eine Party mit der bringt endlich mal wieder die Bude voll. Ach, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Die Moslems dürfen doch keinen Alkohol trinken. Ich hab Limo, Mineralwasser, Apfelschorle, Coca-Cola, diverse Säfte. Was wüssten wir? Na, was lieber kannst, dürfen sie auch keinen essen, weil da Schweinefleisch drin ist. Na, dann nehme ich einfach Kalbskäse für die Flüchtlinge. Na, da ist auch ein Schweinefleischanteil drin. Ja, das wissen die doch nicht. Das muss ihnen auch niemand unter die Nase binden. Was ist denn das für ein Gedudel? Hey, die sollen sich halt ein bisschen heimisch fühlen. Was hast du denn da für ein Buch? Ja, das ist der Koran. Den habe ich jetzt gelesen, weil ich das wissen wollte, was da drin steht. Und bist jetzt schlauer? Allerdings. Der Begriff Welcome Party wird dir deine Stammgäste abschrecken. Von den Stammgästen kann ich aber auf Dauer sowieso nicht mehr leben. Vielleicht als Tagesstätte für Alte ab Pflegestufe 1, aber die sterben dann auch früher oder später weg. Wenn ich die Junge nicht aus dem McDonald's kriege, kann ich bald zusperren. Und du meinst, dafür kommen die ganzen Araber? So ist das gedacht. Die Araber und die Hiesigen. Das ist auch von Staats wegen absolut gewollt, dass sich beide Seiten besser kennenlernen. Ja, von mir aus. Aber dann machen wir auch gleich einen Test, wie viele Strenggläubige da dabei sind. Wie willst du denn das testen? Ja, mit den Mohammed-Karikaturen. Geh, du spinnst doch. Da kann sich keiner mehr verstehen. Die Strenggläubigen werden bei sowas automatisch fuchtig. Und den Blutdruck messen wir dann auch gleich. Und was willst du machen, wenn welche dabei sind? Die führen sich doch auf, wenn sie die Karikaturen sehen. Ja, die halten wir schon in Schach. Für was ist denn der Eberdinger Jäger? Und ich nehme meine Dienstpistolen mit. Ja, das fehlt noch, dass es da ein Gemetzel gibt. Ach, was, solange die unbewaffnet sind, passiert gar nichts. Wir nehmen die Fingerabdrücke und ich schaue dann nach, wo die überall registriert sind und unter welchem Namen. Und dann kommen die unter permanente Beobachtung. Jetzt mach dich doch nicht lächerlich. Ich bin mir sicher, dass niemand von unserer sogenannten Regierung den Koran gelesen hat. Die haben sich von irgendwelchen Imame einlullen lassen. Aber dass sie sich selber damit befasst haben, das bestimmt nicht. Aber ja, da zum Beispiel, da sagt der Allah zu Mohammed, also per Engel sozusagen, Ich bin mit euch. Stärkt daher die Gläubigen, aber in die Herzen der Ungläubigen will ich Furcht bringen. Drum haut ihnen die Köpfe ab und haut ihnen alle Enden ihrer Finger ab. Oh. Ja, das ist der Sure 8, Vers 13. Da steht das wirklich da drin? Na, zeig her. Na, Feili, natürlich, ich hab da ein paar Sures rausgeschrieben. Die Ungläubigen, welche durchaus nicht glauben wollen, werden von Allah wie das ärgste Vieh betrachtet. Es wurde noch keinem Propheten erlaubt, Gefangene zu machen, statt sie zu töten. Das ist der Hammer. Ja, so ich doch. Jetzt passt mal auf. O Gläubige, ihr kennt weder eure Väter noch Brüder als Freunde an, wenn sie den Unglauben dem Glauben vorziehen. Wer aber von euch sie dennoch zu Freunden annimmt, der gehört zu den Übeltätern. Das ist der Sure 9, Vers 23. Sogar von deinem Vater sollst du dich lossagen, wenn er kein Moslem ist. Das habe ich echt nicht gewusst. Ja, du, in den Heiligen Krieg müssen alle Araber ziehen. Ja, schau her. Wenn ihr nicht zum Kampf auszieht, wird euch Allah mit schwerer Strafe belegen und ein anderes Volk an eure Stelle setzen. Ihm werdet ihr nicht schaden können, denn Allah ist aller Dinge mächtig. Der Sure 9, Vers 39. Boah, da können wir ja von Glück sagen, dass so viele von den Flüchtlingen Analphabeten sind. Ja, du, aber wenn die lesen gelernt haben, dann schauen die auch irgendwann in den Koran rein. Oder die Imame erzählen ihnen, was da drin steht. Jetzt machen wir keine Angst. Ich meine, diese Flüchtlinge, die sind doch überwiegend Leute, die selber vom Krieg geflohen sind. Und die meisten von denen sind total harmlos. Ja, natürlich. Weil sie das nicht für bare Münze nehmen, was der Mohammed gepredigt hat. Zum Beispiel, weil sie es gar nicht wissen. Das ist ja mit den Christen genauso. Wenn die Christen das ernst nehmen würden, was der Jesus gesagt hat, dann müssten die bei jeder Watschung gleich die andere Backe auch noch hier halten. Und mit dieser Feindesliebe, die dir Jesus empfohlen hat, da bist du dem Untergang geweiht. Da gibt's keine Gegenwehr mehr. Deswegen nimmt sogar die Kirche den Jesus nur partiell ernst. Was darfst du mir nicht laut sagen? Nein, also eins ist klar. Bei den Moslems sind die gefährlichsten die Strenggläubigen. Weil die den Koran total ernst nehmen und sagen, das ist das Wort Gottes, ja, oder Allah, wie sie ihn halt nennen. Und das gilt ewig. Und deshalb müssen wir die herausfiltern. Ohne mich. Wenn du da mit den Mohammed-Karikaturen hantierst, da kann es dann gut sein, dass einer von denen ausrastet. Da brauche ich bloß ein Messer schnappen und schon haben wir ein Blutbad da im Wirtshaus. Ja, deswegen soll der Eberdinger ja sein Gewehr mitbringen. Also na, das ist doch beim besten Willen keine Welcome-Party mehr. Nachdem mir die Bichlerin erzählt hat, was der Kreuzeder mit den Flüchtlingen vorhat, habe ich vorsichtshalber mal die Kollegen vom Verfassungsschutz informiert. Aber die hatten das Wirtshaus sowieso schon verwanzt, um die Populisten zu überwachen. Dadurch ist diese aus dem Ruder gelaufene Willkommensfeier in Gänze aufgezeichnet worden. Meinst du, da kommt heute noch wer? Oder sind die alle bei mir gerundelt? Ich weiß nicht. Also die Gerda verstehe ich am allerwenigsten. Da macht sie eine Welcome-Party und dann bleibt sie selber weg. Kapierst du das? Nein. Wo sind deine Kollegen? Ihr habt doch alle Smartphones. Jetzt frag doch einmal. Ich weiß nicht. Aber weißt du, dass ich eine Morddrohung gekriegt habe wegen diesem Welcome-Glimbim? Nein. Jetzt weißt du was. Jetzt saufen wir uns zusammen, wir zwei. Jetzt ist die her da. Ich werde Moslem und du saufst mit mir. Lieber nicht. Ach was, jetzt komm her da. Sie wollen Moslem werden? Ja, ich bin da zumindest stark interessiert. Ich muss da nur noch ein paar Dinge klären, aber da musst du mir schon auch ein bisschen entgegenkommen. In Bayern gibt es eine Leitkultur und die steht über aller Religion, weißt du? Gegen die ist sogar die Kirche machtlos. Verstehst? Nein. Ja, dann trinkst du jetzt, damit du das verstehst. Prost! Prost. Sag mal, das nennst du trinken? Hast du dich eigentlich schon mit der Merz unterhalten, dieser Rothaarigen? Nicht viel. Die Merz, die ist also, ja, wie soll ich sagen, haben die Richtlinien gefehlt. Bei uns haben die Frauen die Herrschaft übernommen. Bibel hin, Bibel her, das hast du vielleicht eh schon gemerkt. Aber du als Moslem, mit den Methoden, die ihr habt, du darfst das schon hinkriegen. Ich bin da durchaus optimistisch. Ich weiß nicht. Doch, doch. Trink jetzt. Da, Prost. Prost. Und ich messe derweil deinen Blutdruck. Was? Warum? Vorschrift. Deutschland ist ein gutes Land, aber ich bin nervös. Diese Vorschrift, noch eine Vorschrift, dieses Papier, noch ein anderes Papier. Ja, so ist es. Sag mal her, 140 zu 80, das ist normal. Gut. Nein, nein, lass noch dran, für die Kontrollmessung. Auch Vorschrift. Alles Vorschrift. Wir machen alles vorschriftsmäßig. Und jetzt zeig er dir noch was. Schau dir das mal an. Allah! Ja, das ist nicht von mir, diese Zeichnungen. Ja, von wem ist es dann? Es ist von einem Dänen aus Dänemark. Allah wird diesen Mann in die Hölle werfen. Ewig soll er brennen. Es gibt nur einen Gott, das ist Allah. Und Mohammed ist sein Prophet. La ilaha illa Allah, Mohammed der Rasul, ashhadu Allah. Ja, ja, ganz meine Meinung. Da brauchen wir nicht lange reden. Ich kann da nichts dafür. Ich wollte ja nur hören, was du sagst. Und ich glaube, wir brauchen keine Kontrollmessung mehr machen. Schau. Der das gemacht hat, kommt in die Hölle. Keine Frage, nicht beruhigte. Dänemark ist weit weg. Allahu Akbar. Na, sowieso. Na, das sind Karikaturen aus dem Witzblatt und mei, das ist halt ein schlechter Witz. Jetzt sitzt die wieder her. Schau, den Koran habe ich auch da. Den habe ich inzwischen gelesen, also zumindest Bröckerl weiß. Da sind ja unheimlich viele Wiederholungen drin. Da wird ja mindestens 20 Mal von Moses und von Ägypten erzählt. Sag mal, wie ist denn das aufgebaut? Also ich verstehe das nicht ganz. Nach der Länge der Suren. Die langen Suren vorn und dann werden sie immer kürzer. Wieso denn das? Das führt doch zum einzigen Durcheinander. Ist so. Ja, dann soll es auch so bleiben. Also, da ist sehr vieles drin, mit dem kann ich mich auf Anhieb anfreunden. Aber da sind auch Sachen drin, da weiß ich noch nicht, ob ich da einverstanden bin. Der Koran kommt von Allah. Ja, habe ich schon verstanden. Also im Wesentlichen geht es doch darum, dass das Leben kurz ist, und nichts zählt im Vergleich mit der Ewigkeit, oder? Und wenn wir sterben, werden wir zu Staub und am jüngsten Tag erschallen Pauken und Trompeten, die uns wieder aufwecken. Nein, Posaune. Keine Pauken und Trompeten. Zweimal Posaune. Aber die weckt nicht. Es ist Allah, der uns weckt. Und uns wieder zusammenbaut aus dem Staub. Ja, ja klar. Aber jedenfalls heißt es dann Hopp oder Top, Hölle oder Paradies, richtig? Ja, Allah sieht alles. Allah hört alles und Allah weiß alles. Ah ja, brauchen wir nicht reden. Das ist das, worauf es bei euch ankommt. Dass man macht, was der Prophet sagt. Prost! Was Allah sagt. Ja, habe ich schon verstanden. Also, Prost! Prost! Also, das Paradies ist ein riesiger Garten, alles ruhig, friedlich, mit Flüssen drin und schattigen Plätzen. Alle tragen Seidenkleider und es gibt zum Essen und zum Trinken und Jungfrauen en masse, alles vom Feinsten. Und das hört überhaupt nicht mehr auf. Sag mal, wird das nicht irgendwann langweilig? Langweilig? Ja, keine Sportschau, kein Fußball, kein Stammtisch, kein Schafkopf. Schafkopf? Das ist ein Kartenspiel. Das kann die wirklich ewig spielen am Stammtisch. Da schmeiß ich glatt die Jungfrauen weg dafür. Ja, das Wichtigste am Paradies ist Allah. Allah ist größer als alles. Ja gut, also, was muss ich noch beachten? Also, einmal im Leben muss ich nach Mekka pilgern und mehrmals um diesen großen schwarzen Klumpen da rumlaufen, oder? Ja. Oh, lasst sich auch noch machen. Aber jetzt kommt der ernste Punkt. Der Dschihad. Damit muss ich da dran teilnehmen, ich in meinem Alter? Ich bin auch nicht mehr gut zu Fuß, weißt? Und will Allah wirklich, dass im Heiligen Krieg alle kämpfen müssen, weißt? Ohne Ausnahme. Das ist eine wichtige Frage. Geben Sie mir nochmal den Koran. Wenn ihr im Kriege mit den Ungläubigen zusammentrefft, dann schlagt ihnen die Köpfe ab, bis ihr eine große Niederlage unter ihnen angerichtet habt. Ja, und das wäre mir nämlich sehr unangenehm. Schon wegen meiner Stammtischbrüder. Wir kennen uns ja schon so lang. Moment. Die für Allahs Religion kämpfen und sterben, deren Werke werden nicht verloren sein. Allah wird sie vielmehr leiten und die Bestrebungen ihres Herzens beglücken und sie ins Paradies führen, welches er ihnen angekündigt hat. Sure 47, Vers 7. Also wenn man ins Paradies will, dann soll man sich nicht drücken. Dschihad ist Dschihad. Ja, aber ich würde als ehemaliger Ungläubiger erst zum Islam dazustoßen. Und ich bin von der Tauglichkeit her Ersatzreserve 2, allerhöchstens. Schwierig. Hier, ich habe was gefunden. Sure 48, Vers 18. Der Blinde, der Lahme und der Kranke begehen kein Verbrechen, wenn sie zu Hause bleiben. Na, großartig. Blind und lahm bin ich zwar nicht, aber krank. Von die Leberwerte her bin ich ein Wrack. Total Schaden. So gesehen bin ich also untauglich für den Heiligen Krieg. Das kann man sagen. Ja, und das berührt jetzt gleich noch einen anderen wunden Punkt. Aber da habe ich, glaube ich, schon eine Lösung gefunden. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ob mit dem Weinverbot automatisch das Bier und der Schnaps verpönt sind. Und da gehen wohl die Meinungen auseinander. Ich habe den Koran einen Vers entdeckt, der mir diesbezüglich sympathisch ist. Nämlich hier, der Suri 4, Vers 44. O Gläubige, betet nicht in Trunkenheit, sondern erst, bis ihr wieder wisst, was ihr redet. Darf ich sehen? Das wäre für mich nämlich kein Problem. Weil wenn ich betrunken bin, dann will ich eh gar nicht beten. Aber das spricht doch auch für meine Auslegung, dass mit Wein Wein gemeint ist und nicht auch nur Bier und Schnaps. Weil woher soll die Trunkenheit, in der man nicht beten soll, sonst kommen? Ja, das kann sein. Allah ist barmherzig. Und als Kellner und zukünftiger Restaurantbesitzer stimme ich zu. Wow, das ist immerhin ein Koranvers. Prost. Prost. Ja, da trinkt es doch gleich viel leichter. Also, dann würde ich sagen, wenn ich schon auf dem Sprung bin, dass ich Moslem werde, dann kümmern wir uns jetzt noch ein bisschen um deine Integration. Prost! Da, nochmal Prost, schau her. Das geht doch viel leichter runter. So gehört sich das. Prost! Prost! Prost! Prost! Also mir ist der Islam in vielen praktischen Dingen durchaus sympathisch. Ich gehe ja sogar so weit, dass ich sage, er ist für den Niederbayern in vieler Hinsicht die natürliche Ausdrucksform seines Innenlebens. Dass die Frau gehorsam, treu, verschwiegen sein soll, ja, das wünscht sich doch bei uns jeder. Da gehört einiges gerade gerückt in der Hinsicht. Da. Prost! Prost! Ja, und dass einmal der Watschenbaum umfällt, wenn es die nicht spurt, ja, das zirkt sich unsere Geschichte. Also, das ist durchaus im Rahmen unserer Tradition. Vier Frauen, das wäre natürlich wünschenswert, aber also, das ist nichts, wogegen ich mich wehren würde. Aber die Frauen würden sich vermutlich wehren. Oh mein, da ist noch viel Arbeit zu leisten. Das, bis die sich vor der Hölle fürchten, da muss noch einiges passieren. Hm. Ich meinerseits habe ich ja keinerlei Neigung, die Gerda zu verhauen, obwohl sie das will. Sie will? Ah. Der Mann soll die Frau nicht aus Wollust schlagen, sondern nur, wenn sie nicht gehorcht. Ja, keine Frage. Aber die meinige müsste die ja dann dauernd watschen. Und helfen tut auch nichts. Die Frauen sind bei uns in diesem Punkt völlig verkorkst. Die deutsche Frau gehorcht dem Mann nicht. Na? Und sie verachtet ihn für seine Schwäche. Ja, eben. Und vielleicht kannst ihr Araber da was ausrichten. Ihr seid ja von eurer ganzen Kultur her in diesen Dingen da nicht so ausbremst wie mir, gell? Also Prost. Prost. Bei euch ist der Mann einfach nur ein Mann. Und jetzt zum anderen wichtigen Punkt. Früher hat es bei uns 4 Wirtshäuser gegeben und die waren immer voll, rappelvoll. Und auch da ist die Tradition in Gefahr. Jetzt gibt es nämlich nur noch 2 und die sind halb leer und schuld ist dieser McRonald's. Seit der da ist, haben wir eine ganze Generation verloren. Und der McRonald's ist amerikanisch, was verstehst? Das ist der, der euch angreift. Okay. Und uns auch, natürlich, unsere Wirtshäuser. Also, wenn ihr meint, ihr müsst jetzt bei uns in den Dschihad ziehen und Bomben legen, verstehst? Da wüsste ich ein Ziel, das sehe ich lohnt. Am besten nachts, wenn keiner da ist, weil muss ja nicht gleich Tote geben. Weil sagen wir mal so, der Bayer hat euch ja nichts getan und er tut euch auch in Zukunft nichts. Das kannst du mir glauben, also im Gegenteil. In jedem bayerischen Mann steckt im Grunde schon ein Moslem. Und wenn der McRonald's erst einmal weg ist, dann gingen die Jungen auch wieder ins Wirtshaus. Was sollen denn sonst die? Also, Prost! Prost! Und die Gerda, die kehrt schon lange mal verhaut. Genau. Weißt, bei uns ist alles aus dem Lot. Die Frauen machen, was sie wollen. Die Frau nimmt sich einen Liebhaber, dann lässt er sie scheiden und der Mann muss zahlen. Also kann es sogar noch sein, dass er auch noch den Liebhaber finanzieren muss. Weißt, so ist es bei uns. Das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Ja, und jeder betrügt jeden. Was geht nur noch ums Geld da? Hast du was, dann bist du was. Dem kleinen Mann sitzt das Finanzamt im Nacken und die großen Konzerne zahlen keine Steuern. Die sitzen mit einer Arschbacken in der Steueroase und verschieben das ganze Geld dazu. Und die Politiker sind nur noch Handlanger. Das ist ein einziges organisiertes Verbrechen. So schaut's aus bei uns. Schlimm. Ja, schlimm. Und da jetzt nimmst du gleich die Flaschen, dann brauche ich nicht mehr an der Hand nachschenken. Das ist ein 1A, Williams. Danke. Weißt du, der Grund ist halt auch, dass keiner mehr an was glaubt. An Gott schon gar nicht. Und wenn alles wahr sein darf, ist am Ende gar nichts mehr wahr. Nix. Genau. Na, genau. Du, das heißt, sag eins, bei uns dürfen wir sogar den Jesus verkehrt herum aufhängen, mit dem Kopf nach unten. Was? Und zwar in der Kirche. Das nennt man dann Kunst. Jesus war ein Prophet. Das war eine Schande. Ja, sorry, du sagst das wunderbar. Darf man den Jesus verkehrt um einen Aufhänger? In die Hölle mit allen, die das tun. Hey, jetzt bist du auch entsetzt. Ne? Aber das ist die freie Welt. Da wenn einer einen Scheißhaufen mit Welt sitzt und malt den rosa an und sagt, ja, das ist Kunst, dann kriegt er ja 1 Million dafür. Da lacht er noch der Bubi, aber das stimmt. Fettecken, verstehst du? Fett in eine Ecke schmieren oder auf die Leinwand brunzen, das ist dann Kunst. Wirklich, so ist es bei uns. Und da gibt's Leute, die zahlen für sowas 100.000, ja, verkaufen es dann weiter für 1 Million an welche, die noch blöder sind. Oder noch schlauer, oder zumindest sich schlauer vorkommen. Oder nicht wissen, wohin mit dem Geld, das sie ja gar nicht haben. Prost! Prost! Ah. Das ist alles ganz furchtbar. Ich gehe zurück nach Syrien. Na, du bleibst schon da. In Syrien ist alles voller Ruinen, das sieht man doch im Fernseher. Das ist ein einziger Trümmerhaufen. Was willst du denn da? Sie sind ein guter Mann. Gell? Das sagst du auch. Ich bin ein guter Mann. Das müsste mal der Gerda sagen. Oder der Merz. Die hat schon fast mit jedem im Polizeipräsidium gevögelt und jetzt will es keiner mehr heiraten. Mich wundert das nicht. Sie ist nicht schlecht, die Merz. Nur verdorben. Und da kann es nichts dafür. Schau, die schauen diese Filme im Fernsehen an, im Kino, wo es nur darum geht, ob eine einen guten Sex hat. Ja, was sollen die denn anders denken? Und die Burschen schauen Filme an, wo es dauernd gemalt wird, nur geschossen, gesprengt, massakriert. Das ist eine einzige Gehirnwäsche. Und es ist alles ein riesiges Geschäft. Was? Geht's wieder nur ums Geld? Weil töten und vögeln, verstehst du, das, was ganz zu unterst im Menschen drin ist, weil sich das am besten verkauft, werden die Leute rum um die Welt damit gefüttert. Weißt? Damit die Kasse klingelt. Durch seine Videos hat der IS von Hollywood gelernt. Nein, nein, es ist nicht wahr, dass der freie Westen an nichts glaubt. Er glaubt an drei Dinge. Ans Töten, ans Vögeln und ans Geld. Und damit hast du alle unsere Werte auf dem Tisch. Und jetzt brauchst du dich bloß noch integrieren. Prost! Prost. Weißt du was, Ahmed? Ich mach dir jetzt einen Vorschlag. Ich werd Muslim. Und du verhaust die Gerda, heiratst die Merz und sprengst die McDonald's in die Luft. Was sagst du? Prost! Das ist ein Wort. Hoppala! Warte, ich helfe dir wieder auf. Hey, der arme Teufel, der vertragt ja gar nichts. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Hallo, Akbar. Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oh, genau. So sehe ich das auch. Die Auswertung des Abhörprotokolls von Kreuzeders Saufgelage mit dem muslimischen Kellner führte dazu, dass ich zum wiederholten Male mit einem Gutachten über seine Diensttauglichkeit betraut wurde. Durch seine ungewöhnliche Anverwandlungsfähigkeit hatten sich schließlich die Einflüsse des Stammtischs und des Korans in seinem niederbayerischen Gemüt auf verhängnisvolle Weise vermischt. Kreuzeder verkörperte plötzlich das Bündnis des radikalen Spießbürgertums mit einer autoritären Religion vor dem Hintergrund einer moralisch und spirituell bankrotten Gesellschaft. War das die Zukunft Bayerns? Die Frage war, ob seine chamäleonhaften Seelensafaris wirklich Ermittlungszwecken dienten, also ob er da drüber stand, quasi Zeuge seiner selbst war, wie ein Schauspieler oder ein Dichter, weil, wenn nicht, dann musste er sofort aus dem Staatsdienst entfernt werden. Ich traf ihn ausnahmsweise im Polizeipräsidium an, in die Lokalzeitung vertieft. Auf seinem Schreibtisch stand eine riesige Tasse, die nach Pfefferminztee roch. Ah, die Frau Merz. Wollen Sie tatsächlich mal wieder etwas Blut in Ihren Alkoholkreislauf lassen? Ja, minimal. Was verschafft mir die Ehre? Ich habe Ihretwegen den Koran gelesen. Und? Sind Sie bereit, sich den Anweisungen des Propheten zu beugen? Keineswegs. Das Ding einmal. Sie stehen im Verdacht, dass Sie einen arabischen Kellner zur Sprengung einer McDonald's-Filiale veranlassen wollten. Und? Das geben Sie auch noch zu. Ja, soll sich der vielleicht auf dem Oktoberfest in die Luft sprengen? Der Mann ist eine wandelnde Bombe, Frau Dr. Merz. Und Bomben entschärft man bekanntlich, indem man sie dort zündet, wo sie am wenigsten anrichten können. Zum Beispiel in einem leeren Lokal. Aber Sie könnten doch immerhin versuchen, ihn von diesem verhängnisvollen Pfad abzubringen. Wie denn? Es gibt durchaus friedliche Teile im Koran. Was dieser Prophet anfänglich verkündet hat, war doch nicht viel anders wie die Bibel. Aber dann ist er in Kämpfe verwickelt worden, seine eigenen Leute haben ihn erst verjagt und dann verfolgt, um ihn halt abzukrageln. Aus dieser Zeit stammen die kriegerischen Parolen von wegen Ungläubige töten, seid nicht milde zu euren Feinden und so weiter. Es ist doch ganz klar, da war er eben in Religionskämpfe verwickelt, in denen es um Leben und Tod gegangen ist. Naja, Sie sehen es mit den Augen der Wissenschaft. Aber für den strenggläubigen Moslem stammt der Koran doch nicht von Mohammed, sondern von Allah. Und der hat ihn durch einen Engel dem Propheten eingeflüstert, damit er ihn den Arabern verkündet. Aber das muss man doch in einem historischen Zusammenhang sehen. Naja, Sie vielleicht, aber für den gläubigen Moslem ist es das Wort Gottes. Und das gilt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist doch aber offensichtlich, dass da ein Widerspruch ist im Koran zwischen den friedlichen Teilen und den kriegerischen. Widerspricht sich Allah denn selber? Bei Widersprüchen heben die späteren Verkündigungen die früheren auf, sagen die Obermuftis. Und diese Sprüche vom Dschihad, das sind nun mal die späteren. Das, was gilt? Ich frage Sie jetzt mal ganz direkt. Sind Sie Moslem? Ich bin gar nichts. Gott sei Dank. Ich war noch mit der Ausarbeitung meines Gutachtens befasst, da ist es schon passiert. Ahmed Arabi ist mit einem Rucksack auf dem Buckel ins McDonald's marschiert, aber nicht, wie es leer war, sondern ausgerechnet an Silvester, wo es praktisch überfüllt war. Die Leute haben sich unter die Tische geworfen oder zumindest auf den Boden. Es hat ein Weilchen gedauert, bis sie gemerkt haben, dass da ein Silvesterfeuerwerk gezündet worden war. Mit Partykrachern, knallfrischen Farbkreiseln und Bodenfeuerwirbeln. Auch der Täter, so ist es durch die Überwachungskameras festgehalten worden, hat reichlich dumm reingeschaut. Weil das Paradies hat er sich bestimmt anders vorgestellt. Tatsächlich hatte Kreuzeder geahnt, dass Ahmed womöglich ernst machen könnte und sich dann nicht mit der Sprengung eines leeren Gebäudes begnügen würde. Deshalb hat er ihm anstelle von Sprengstoff ein Paket mit Feuerwerkskörpern in den Rucksack gepackt. Das war seine Art, ihn zu überführen. Doch bevor der Täter verhaftet worden ist, war er noch mal im Grauen Raben. Die Bichlerin hat dämlicherweise zugegeben, dass sie dem Kreuzeder geholfen hat. Dafür hat der Herr Arabi sie noch ordentlich verhauen. Kreuzeder und der Dschihad. Kriminalhörspiel von Jörg Graser. Kreuzeder, Sigi Zimmerschied. Gerda Bichler, Maria Peschek. Dr. Merz, Luise Kienseher. Ahmed Arabi, Karim Scherif. Irlberger, Ferdinand Dörfler. Eberdinger, Harry Teschner. Stammgäste, Andreas Tobias und Robert Frank. Ton und Technik: Alexander Brennecke und Philipp Adelmann. Regieassistenz: Anke Beims. Regie: Cordula Dickmeis. Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017.